Fisch, ja, Fisch kaufen. Fische in Zeitung wickeln, darin Spruch für den Magier finden. Brille kaufen, um die Zeitung lesen zu können. Übersetzerfisch, nicht vergessen. Training. Och, keine Lust. Heute keine Lust. Du gehst trainieren. Heute nicht, Mama. Und ob du gehst. Mama. Erst die Arbeit. Erst spielen. Erst die Arbeit. Erst spielen. Erst die Arbeit. Hi. Hi. Was isst du? Schokolade. Hi, wie weit bist du? Level 4. Die geisteskranken Saurier greifen an. Vorher war ich im Megastore, hab Früchte, Wasser, Fleisch, ein Seil und einen Zaunstrahler gekauft. Und dann den Fisch. Honig? Wozu braucht der Magier Honig? Du brauchst Honig, damit lockst du den Honigvogel an. Ich geh rein. Kommst du mit? Hier, er bleibt am Honig kleben und verliert Feder. Die gibst du dem Apotheker in der Stadt. Der rückt dann ein paar Zauberpilze raus und die brauchst du später. Schneller, höher, weiter, schneller, höher, höher, weiter. Hey, jetzt die Arbeit. Beweglichkeit, Koordination, Atem, Atem, Atemmangel, Intensitätsausdauer. Gute Arbeit. Umziehen, 3 Minuten. Aufwärmen, Gymnastik, Krafttraining, das ganze Programm. It's range, accuracy and fine European styling. Make this laser a goodbye. Does the daily commute demand intense heat? Let laser armor put fire at your fingertips. Was ist mit den Gesichtsparasiten? Abknallen. Wenn du nicht aufpasst, triffst du auf aggressive Amokbäume. Amokbäume? Sie umklammern deine Beine. Aber mit dem Feuerball kannst du sie zur Vernunft bringen. Cool. Oh je, das war jetzt echt dumm von dir. Die Flughunde werden kommen und der Amokbaum wird sie einfangen. Du musst Steine werfen. Ja, wieso? Wieso, wieso? Guck doch hin. Du hast bloß 10 Erfahrungspunkte im Werfen. Du brauchst mindestens 120. Scheiße. Alter, du musst in die Savanne und werfen üben. Hier. Ist es hier? Das ist die Männerumkleide. Ah, ich weiß. Wo ist er, der vom letzten Mal? Keine Ahnung, kommen Sie. Sie werden sich doch noch erinnern können. Schneller, Jungs! Ein großer, muskulöser, junger Mann mit breiten Schultern. Ich hielt mich an den Muskelsträngen seiner Schultern. Wie groß bist du? 2,04 Meter. Oh, ich könnte über dich schreiben. Die freie Presse! Die freie Presse! Schluss jetzt, kommen Sie. Trainer, weißt du, was ich gelesen habe? Was? Also, ich habe gelesen, dass ein fliegender Pfeil sich eigentlich gar nicht bewegt, weil er in jedem Augenblick nur in ein und demselben Raum ist. Er ruht also in jedem Augenblick seiner Flugzeit und so auch in dieser ganzen Zeit. Und das verstehe ich nicht. Kein Wunder. Das ist nichts als graue Theorie. Kommen Sie. Warum erklärst du es mir nicht, Trainer? Du kannst doch alles erklären. Selbstverständlich kann ich alles erklären, aber kannst du es auch verstehen, kleiner Schwimmer? Kommen Sie. Ja, toll. Dala. Oh. Tolle Antwort, echt. Hey, in die Savanne. Das metabolische Schiff muss schneller werden. Das Leben hier ist immer noch hart, sehe ich. So viel Wasser hat seinen Preis. Wir schulen eine Elite und wir gehören zu den Besten. Wie viel Wasser gibt es hier? Viel. Wie viel? Sehr viel. Wir lehren sie die Geschwindigkeit und ihre Gesetze. Die Schmerzen und wie sie auszuhalten sind. Die Enttäuschung und wie sie zu verwinden ist. Den Triumph und wie er zu relativieren ist. Willkommen in der Geschwindigkeitsfabrik. Erst mit dem Schmerz beginnt der Fortschritt. Viele fragen, weshalb die kindlichen Athleten freiwillig auf so vieles verzichten. Wir sagen ihnen nicht, dass man kritisch betrachten kann, was sie tun. Wir motivieren sie weiterzumachen. Schnell. Ach Kinder, die Schmerzen sind gar nicht so schlimm. Ich würde gerne ein Interview machen. Machen Sie. Mit den Athleten. Niemals. Sehen Sie, das ist meine Aufgabe und deshalb hat man mich hergeschickt. Sehen Sie, und mir ist das egal. So geht's aber nicht. Schnell. Ja, eine Journalistin. Herr Trainer. Oh, Firma. Alles in Ordnung? Firma? Sie? Ein Mann der Computer- und Rüstungsindustrie? Rüstungsindustrie? Die Firma schreibt Programme für Lenkwaffen. In diesem plötzlichen, tiefen Frieden sucht wieder ein neues Image. Der Athlet, der faire Wettkampf, die Herausforderung. Ja, auch die Selbstgenügsamkeit. Das Schaffen von Leistung aus sich selbst heraus. Ich muss mit Ihnen reden. Jederzeit. Kommen Sie. Ich brauche auch den Doc. Sie entschuldigen uns? Aber ja. Eleganz ist das Ergebnis unendlicher Mühe. Hallo, du da. Ich? Ja, auch auf der Jagd nach dem Rekord. Ich bin langsamer geworden. Wie fiese? Ich bin aus der Nationalmannschaft geflogen. Nein, was ist passiert? Ich habe Chlorakne. Wie unangenehm. Ich muss Diät essen. Wie langweilig. Findest du, dass Schwimmen eine sinnvolle Tätigkeit ist? Ja, also... Ich muss das leider hier abbrechen. Training fängt an. Zu Wasser. Keine Lust. Zu Wasser. Total keine Lust. Och, Kinder, die Not ist gar nicht so groß. Nicht zu glauben. Kein Haar an ihren Körpern. Nicht an den Beinen, nicht an den Armen, nicht auf der Brust. Alles glatt und weich. Ist so kalt. Ihre Athleten sind ganz schön zimperlich. Sie verstehen nun überhaupt nichts. Zu Wasser! Ruhig einschwimmen. Schön locker. Feierlich geachtet. Auftakt, Hauptakt, Nachtakt. Totalkontrolle. Rhythmusgefühl, Wassergefühl. Sehen Sie? Toll, nicht? Wir geben Ihnen ein bisschen von unserem Wissen und Sie lassen uns dafür all Ihre Dummheit. Frontal, Widerstand, Wirbel, Widerstand, Reibungs. Widerstand, Wasserwelle, Widerstand. 15 mal 200 mit 10 Sekunden Pause. Bestzeit plus 15 Sekunden. Und los! In der Savanne habe ich Werfen geübt. 180 Punkte gemacht. Mega Champ. Jetzt können Sie kommen. Die Amok-Bäume. Noch 50. Zurück zum Bazar muss ich auch noch Honig holen. It's now 8 o'clock and 3 seconds p.m. Zehn Sekunden Pause. Das ist richtig link. Richtig link. Wie komme ich eigentlich zu den Höhlen des dritten Lebens? Du musst vorbei am miesen Meister. Du musst das Seil benutzen und dich vor seiner Magie schützen. Kennst du den Action-Replay-Code für unendliche Magie? Nee. XXXZ3. Aber Vorsicht, das ist echte Magie. Hey, weiter! 10 Sekunden Pause, habe ich gesagt. Mach den Scheiß. 13 in 150 Metern. XXXZ 150. Quatsch. 3. XXXZ3 XXXZ3 XXXZ3 XXXZ. Eleganz ist das Ergebnis unendlicher Mühen. Es gibt nichts zu bedauern. Lernen muss man, dass man lernen muss. Und lernen, wie man lernt. Erst mit dem Schmerz beginnt der Fortschritt. Jetzt kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Komm raus, erhol dich 20 Minuten, dann machen wir einen Test. Was für ein Test? 400, volle Pulle. Bitte nicht! Oh. Ach Kinder, das Leben ist gar nicht so hart. Ihr metabolisches Schiff kann die Höchstgeschwindigkeit nicht halten. Wie? Das süße Leben. Zu dumm, zu faul, zu schwach. Zu dumm, zu faul. Zu dumm, zu faul, zu schwach. Vereicht, versklavt, verbraucht. Echt, Trainer, bitte keine 400 volle Pulle. Chor der kindlichen Athleten. Wie lautet das Gesetz? Was immer der Trainer sagt, ist das Gesetz. So lautet das Gesetz. Was immer der Trainer sagt, ist das Gesetz. So lautet das Gesetz. Chor der kindlichen Athleten. Was geschieht mit dem, der das Gesetz missachtet? Der das Gesetz missachtet, der kommt ins Haus der Schmerzen. Jetzt kein Wort mehr davon. Wollen Sie sehen, wie wir Sie medizinisch betreuen? Gern. Noch 8, 7 und 150 Meter. X, X, X, Z, 150, Quatsch, 3. X, X, X, Z, 3. X, X, X, Z, 3. War das so? X, X, X, Z, Z, 3. 5. X, X, X, Z, 5. Nein. 3. X, X, X, Z, 3. Ein beeindruckender Gerätepark. Maschinen helfen. Mit immer kleiner werdenden Apparaten auf der Suche nach immer größeren Leibern. Maschinen helfen. Doc, zeigen Sie ihr, was wir hier tun. Kommen Sie. Was ist mit Doping? Kommen Sie, fangen Sie nicht so an. Das ist nun wirklich kein Thema mehr. Die Athleten sind besser überwacht als der Präsident. Jedenfalls in dieser Hinsicht. Es gibt immer wieder Gerüchte, Hinweise, erste Anhaltspunkte. Doch dann verschwinden alle Indizien, verstummen alle Stimmen, verebben alle Quellen. Sie können mir da nicht weiterhelfen. Es gibt sogar Gerüchte über Experimente mit Computerimplantaten. Verrückt, nicht? Ich kann Ihnen sagen, wir gehen hier bis 8 an die Grenzen. Die Grenzen von was? Es bleibt unter uns, nicht wahr? Herr Doktor. Machen wir keine großen Worte. Die Sache ist klar. Der Laden hier muss Sieger produzieren. Ist doch so. Sie sagten etwas von Grenzen. Das ist überall so. Und die Konkurrenz ist groß. Da braucht es 1000 Apparate und jede Menge Tricks. Viele, viele sind verboten und viele taugen nichts. Aber was rede ich? Sehen Sie unser nagelneues Laufbahnergometer. Digitale Atemgasanalyse, einschließlich respiratorischem Quotienten. Sagenhaft. Aber das ist doch ein alter Hut. Mich interessieren diese Geräte hier. Was ist das? Ein Scanner? Och, das ist doch gar nichts. Ich kann Ihnen Sachen zeigen, die hält ein Normalsterblicher nicht für möglich. Oh, ich bin gespannt. Seine Majestät, der Schmerz, ihm dienen wir, ihm folgen wir, ihn fürchten wir. Seine Majestät, der Schmerz, Schmerz, Schmerz. Na, alles gesehen? Noch lange nicht. Es ist ein Wunder, nicht wahr? Wenn man es genau bedenkt, ist es sogar ein aus lauter Wundern zusammengesetztes Superwunder. Trainer, Trainer, Trainer, Trainer, Trainer. Trainer, Trainer, sieh mal, was passiert ist. Ungewöhnlich. Hat es das je gegeben? Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber das ist ja furchtbar, ekelhaft. Mach das weg. Das wird eine schwierige Operation. Ich will das sofort weghaben. Nichts überstürzen. Der arme Junge. Darf ich mal fühlen? Ich will das weghaben! Schwimmstar wachsen, schwimm heute. Sie schreiben nichts darüber. Alle zurück ins Wasser. Aber... Zurück ins Wasser. Mir tut der Rücken weh. In die Physiotherapie und Fango. Mir tut die Schulter weh. Locker machen. Mir tut alles weh. Schluss jetzt. Bewegung. Ich? Wir sehen uns das gleich mal in Ruhe an. Du, der Doc und ich. Sensationell. Kein Wort. Ich muss. Nichts. Und ob. Mir befehlen Sie nicht. Was geschieht mit dem, der das Gesetz missachtet? Unglaublich. Wohl verrückt geworden, wie? Ich will das weghaben. Nichts überstürzen. Wir müssen operieren. Nachdenken. Wenn wir operieren, fällt er für mindestens 4 Wochen aus. 6 Wochen. Wenn wir warten mit der Operation nur bis nach den Meisterschaften, dann ist das unsere Saison. kann ich doch nicht leben. Kannst du. Kann ich nicht. Aber ja. Ich will das weghaben. Später, vertrau mir. Alle werden lachen. Vertrau mir. Ein Wunder. Kein Wort. Wir werden sehen. Wir werden dementieren. Wir werden sie alt aussehen lassen. Wir machen eine Lügnerin aus ihnen. Sie ist eine gute Journalistin. Man muss sie gut behandeln. Sicher? Sicher. Wollen Sie mit der Mannschaft zu den Meisterschaften reisen? Ganz dicht am Geschehen. Wozu? Information, Authentizität, die Nähe zu den Siegern. Ist das ein Angebot? Exklusiv. Ich werde trotzdem schreiben. Den Teufel werden Sie tun. Alle fürchterlichen Einzelheiten. Dann wird sich da eine Lösung finden. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Großer Standpunkt. Ein Leben lang war ich für Galilei, ein Leben lang war ich gegen die Inquisition. Wir sprechen später darüber. Was halten Sie davon? Sie sind ein charmanter Mann. Also gut. Machen Sie Ihre Interviews, aber nicht mit dem Jungen. Mit dem nicht. So, Mädchen. Das wird helfen. Es ist warm und tut gut und es entspannt. 15 Minuten. Und dann ab in die Sauna. Ja. Training ist der Versuch, den Körper intelligent zu machen. Es gibt nichts zu bedauern. Erst mit dem Schmerz beginnt der Fortschritt. Der Mensch ist ein selbstbewegliches Lebewesen. Das ist interessant. Eleganz ist das Ergebnis unendlicher Mühen. 10 Deutsche sind natürlich dümmer als 5 Deutsche. Hallo. Oh, hallo. Ein Kaffee? Mit Milch und Zucker, bitte. Zucker zaubert. Liebst du deinen Sport? Klar. Gibt es Schattenseiten? Klar. Bist du zufrieden? Trotz all der Strapazen. Ich bin einverstanden mit unangenehmen Umständen. Wieso? Weil sie teilweise Bewusstsein abschalten. Jede Woche Muskeln sauer, Schnitzel, Schnelligkeitsausdauer. Wieso bist du so dick? Will ich nicht drüber reden. Wie schwer bist du? 76 Kilo. Wie kommt das? Weiß nicht. Was isst du? Eigentlich bin ich Vegetarierin. Aber ich mag kein Gemüse. Darum esse ich fast nur Schokolade. Was? Ich weiß nicht, was ich sonst essen soll. Und dem Doktor fällt auch nichts mehr ein. Es ist ein echtes Problem. Kannst du sagen, was du denkst, wenn du lange Strecken schwimmst? Immer wenn ich lange Strecken schwimme, mache ich Pläne. Sprich weiter. Wie ich leben möchte. Oder wie ich mein Zimmer einrichten soll. Oder was ich bei einem Interview im Fernsehen sagen würde. Solltest du dich nicht besser aufs Schwimmen konzentrieren? Das geht meist nicht. Der schmale Dauerrausch, Dauerrausch, Dauerrausch. Bei Langstreckenschwimmer. Kannst du sagen, was du denkst, wenn du sehr erschöpft bist und Schmerzen hast? Ja. Aufhören. Nach Hause gehen. Beschreibe sie genau, die Schmerzen. Aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua. Genauer. Hämmern im Kopf. Rote Schleier vor den Augen. Kaktus in der Lunge. Muskelreißen in den Armen. Faust in die Magengrube. Bisse ins Bein. Stecknadeln in den Waden. Das ist alles. Seine Majestät, der Schmerz, ihm dienen wir, ihm folgen wir, ihm fürchten wir. Seine Majestät, der Schmerz, Schmerz, Schmerz. Liebst du deinen Sport? Klar. Hier sind sie. Kommen Sie, keine weiteren Fragen. Sie braucht Ruhe. Schwimmer, 10 Minuten noch. Erlaubst du dem Trainer, dich anzuschreien? Nicht jetzt. Sie haben es versprochen. Verdammt. Erlaubst du dem Trainer, dich anzuschreien? Was soll ich machen, wenn er das tut? Der Mann hat kein Herz. Der Mann hat kein Gefühl. Ist das angenehm oder unangenehm? Unangenehm. Der Mann sieht in mir eine chemische Fabrik. Ist es notwendig oder überflüssig? Manchmal. Der Mann verlegt Kapillaren durch meine Muskulatur. Notwendig oder überflüssig? Beides. Du bist sehr muskulös. Sehr muskulös. Ich kannte mal einen wie dich etwas näher. Es war letztes Jahr hier. Er hat mich an seinen nassen Leib gepresst. Entschuldigen Sie. Ihr rennt ja alle paar Minuten aufs Klo hier. Eleganz ist das Ergebnis unendlicher Mühen. Welch Glück auf Erden, in solchen Körpern zu wohnen. Jetzt kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Zeig mir die Duschen. Und wie ihr euch rasiert. Ihr rasiert doch alle Haare auf euren Körpern ab. Nicht wahr? Ja, vor Wettkämpfen. Der Junge ist ein Sieger. Sagt dein Trainer. Erst mit dem Schmerz beginnt der Fortschritt. Es ist gründlich gegangen. In keinem Bericht taucht etwas darüber auf, dass so etwas passieren kann. Kein Grund zur Panik. Die Sache ist zwar ein wenig außer Kontrolle, ein Grund zur Sorge besteht aber nicht. So, was soll jetzt werden? Wir lassen die Kinder weiterspielen. Der Junge wird selbst die Lösung finden. Er heilt sich selbst und dann wissen wir, was schiefgelaufen ist. Ist Ihnen klar, wie riskant das ist? Notfalls schneiden wir das Zeug weg und fangen von vorne an. Handy! Entschuldigung. Ja. Firma? 23. Direktleitung auf meinen Terminal. Punkt, Sir. Datenleitung. Verstehe. Server-Push. Alle 10 Sekunden. Sir, danke. Ja, wiederhören. Weg schnell. Es ist ein bisschen eklig, aber wir biegen das schon wieder hin. Ja, da scheint ja irgendwie gebrochen. Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Achtung. Ist der Junge hier? Welcher Junge? Der Junge. Nein. Verdammt. Alle herhören! Den Schwimmer suchen! Schwimmer! Habt ihr ihn? Nein! Weiter suchen! Was ist mit dem Jungen? Welchem Jungen? Dem anderen. Die Sache bleibt unter Deckel, verstanden? Verstanden. Was ist denn passiert? Das weiß niemand so genau. Wir untersuchen es nicht, wahr, Doktor? Wir untersuchen es. Die Journalistin will etwas schreiben. Darum kümmern wir uns. Sie machen weiter wie bisher. Noch Fragen? Keine Fragen. Habt ihr ihn? Nein. Weitersuchen! Schwimmer. Du wirst die Kolonie auf Ragon 4 verlieren. Oder du gehst sofort an Bord des superschnellen Zerstörers und versorgst die Kolonisten mit Nachschub und Hoffnung. Die Erde wurde zum Müllplaneten erklärt. Du allein kannst hoffen, denn es der fiese Meister sie erobert und missbraucht. Erzschurke Dr. Vili hat einige übersinnige Roboter konstruiert, die mit ihren Kreuzschraubenziehern die Welt unterjochen wollen. Hilf Mega Man 7, unsere Welt zu retten. Wo steckt der denn? Typisch! Kein Verlass auf die jungen Tölpel! Wer ist hier noch verrückt? Das ist alles nicht mehr normal. I like to kill things. It makes me happy. Was mache ich hier bloß? Schwimmer! Ein peinlicher Versager. Ja! So ist das! Schluss damit! Hör nicht auf! Hör nicht auf! Schluss, hab ich gesagt! Schluss! Ja! Es kommt zum Feuer zu spät. Und du, mach, dass du hier rauskommst! Sie fertig! Na! Verschwinden Sie! Immer mit der Ruhe. Er ist ein Siegertyp, haben Sie gesagt. Er kann einer werden, hab ich gesagt. Da sind wir ja mal einer Meinung. Ich will Sie hier nicht mehr sehen! When I first heard, minded. That was great. That one is ever seen. Erst mit dem Schmerz beginnt der Fortschritt. Bist du soweit? Also, fertig, los! Das sieht cool aus. Elegant. Dafür werden wir hier nicht bezahlt. Schon gut, nicht meine ja nur. Hat auch seine ästhetischen Komponenten, dieser Sport. Ja. Er ist wirklich gut gebaut. Sie sollen verschwinden, habe ich gesagt. War das nicht deutlich? Was ist denn los? Sie sollen verschwinden. Was denn passiert? Sie findet auch, dass er sehr elegant ist und nutzt das auf ihre Weise. Sie? Mein Gott, ich denke, Sie kennen sie. Sie meinen? Nein. Ja. Dafür ist er aber noch ganz gut bei Kräften, wenn man ihn so ansieht. Was denken Sie denn, was wir hier tun? Das sind Ausdauerathleten und jetzt verschwinden Sie. Seien Sie doch nicht so unhöflich. Was haben Sie sich dabei gedacht? Mit Recherche werden Sie das nicht ausreichend erklären können. Er war fischkalt, als ich mich an ihn gepresst habe. Und? Och ja, Sie verstehen das nicht. Dem einen wachsen Schwimmhäute, der andere ist fischkalt und hier geht alles mit rechten Dingen zu? Ich zähle bis drei, dann sind Sie draußen. Eins. Sie sind vielleicht ein Pflege. Zwei. Geben Sie ja noch eine Chance. Nein, wir haben andere Sorgen. Sie ist eine gute Journalistin, wir werden Sie noch brauchen. Nein. Das ist ein Befehl. Verdammt. Gibt es erotische Spannungen zwischen Ihnen und Ihren Schützlingen? Noch so eine Frage und ich schmeiß Sie eigenhändig aus. Sie sind sehr unfreundlich. Stellen Sie sachliche Fragen und es gibt keinen Streit. Ruhen Ihre Hoffnungen auf den da? Er ist ein großes Talent. Und wie bei vielen großen Talenten ist es schwierig, ihn richtig zu motivieren. Ihm fällt vieles sehr leicht und das, worauf es letztendlich dann ankommt, lernt so einer sehr viel mühsamer als jemand, der immer kämpfen muss, weil er nicht so begabt ist. Ist keine leichte Aufgabe. Was, wenn alle Mühe umsonst ist? Dann werden die Trainer entlassen und neue eingestellt. Und Sie, was ist mit Ihnen? Meint ist die öde Aufgabe, in die Hirne der kleinen, lustigen Artisten die Ideen von Rekord und Sieg zu nageln. Wenn es nicht gelingt, sind Sie erledigt. Ist es so? So ähnlich. Nein, er wird ein Champ. Er ist ein Champ. Ja! Gut! Gut! Was ist eigentlich mit dem anderen Jungen? Wen meinen Sie? Kommen Sie schon. Was ist mit ihm? Ich bin auf Ihrer Seite. Der Doc untersucht ihn, mehr weiß ich auch nicht. Glykogenspeicher, Substitution, Superkompensation. Viva Training. Halt, Mama. Regeneration. Müsli aus gekeimten Körnern. Apfelmüsli mit Mandelprogramm. Schieh dich um. Ja, Mama. Fünf Flocken Müsli, frisch Kornbrei. Becher Müsli, Gruppen Müsli, Olympia Müsli, Mancher Müsli, Ananas Müsli, Möhren Müsli, Müsli, Müsli, Müsli, Müsli. Beeil dich. Selbstverständlich, Mama. Hey. Oh. Was sagt der Doc? Er meint, er muss es vielleicht wegoperieren. Ich hab dir gesagt, du sollst vorsichtig sein mit dem Code. Das ist echte Magie. Ich wollte mir die Kombination doch bloß merken. Es ist gefährlich, damit rumzuspielen. Ich hab's dir gesagt. Was soll ich machen? Ich hab keine Lust, dass der Doc mich operiert. Dann musst du zum Magier und ihn um Hilfe bitten. Richtig hin? Yep, ein langer, gefährlicher Weg. Wenn ich Mist baue? Dann kann alles passieren. Kommst du mit? Ich? Abgemacht? Ina, Gifa, Magie, Alpha, Magie, Alpha, Magie. Wenn wir gut sind, können wir vielleicht Alpha Magie erwerben. Also, abgemacht? Abgemacht. Ist nicht so viel Schokolade. Davon wird man klebrig. Davon fallen die Zähne aus. Davon kriegt man Pickel. Davon wird man dick. Davon wird man wahnsinnig. Davon wird man doof. Ist etwas von dem Gemüse? Warme Braten, Brötchen. Vielleicht nimmst du von dem Sellerie dort. Mama! Kinder essen keinen Sellerie. Buchweizenkrütze mit trockenem Obst. Birnenkäsetoast. Grießflammerie mit Früchten und Nüssen. Ist tüchtig. Übermorgen ist Wettkampf. Da, Mama. Die essen doch schon wie Deutschland 1945. Apfelreif mit Mango, Nusscreme. Dickmilch mit Feigen und Schwarzbrot. Sind Sie zufrieden mit unserer Tochter? Porridge mit Orangensaft und Sahne. Suppe mit Backobst und Nüssen. Benimmt sie sich? Tomatencocktail. Ist sie fleißig? Ein großes Talent. Ist das sicher? Eine große Begabung. Es fehlt an Geld. Darüber lässt sich reden. Was sehen Sie denn für Perspektiven für unsere Tochter? Gute, sehr gute. Ich sehe eine große Zukunft. Krebskopf, Krusten mit Linsensalat. Krauten, Tomaten, Risotto. Tomatisierte Zwiebelrahmsuppe. Kalte Gurkensuppe. Ruhm und Ehre für alle. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen und ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Fragen mitgebracht. Ich jedenfalls hätte ein paar interessante Antworten, wenn Sie die richtigen Fragen wissen. Sind Ihre Leute fit? Sie sind in Topform. Was ist mit den Gerüchten über körperliche Veränderungen aufgrund der extremen Trainingsbelastung? Ich kann nur hoffen, dass sie stimmen. Das ganze Training wäre für die Katz, wenn dabei keine körperlichen Veränderungen herauskämen. Man hört von Modifikationen des Körperbaus. Sie haben wohl noch nie einen Athleten gesehen. Selbstverständlich wachsen sie anders. Schöner, größer, stärker. Sehen Sie die Werbeseiten in Ihrer Zeitung an. Eine Frage an den Teamarzt. Können Sie in jedem Stadium die Trainingsbelastung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen ganz und gar gutheißen? Vom medizinischen Standpunkt aus, ja. Und von einem anderen Standpunkt aus? Nun kommt darauf an, welchen Sie meinen. Den der Eltern zum Beispiel. Sehen Sie, der Athlet ist kein Naturprodukt. Er ist das Ergebnis kultivierender Arbeit. Wenn also ein Volk von Athleten ist, beweist das einen hohen Grad kultureller Leistungsfähigkeit. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht ganz. Er meint, es ist alles in Ordnung. Mehr als in Ordnung. Wir machen hier einen wichtigen, zukunftsorientierten Job und wir machen ihn gut. Nochmal zu den körperlichen Veränderungen. Kann es passieren, dass die Schwimmer teilweise zu Wasserwesen werden? Wie soll das gehen? Sie verbringen den größten Teil ihres Lebens im Wasser. Vielleicht hat das Auswirkungen. Wir alle, und das gilt auch für die Athleten, verbringen den größten Teil unseres Lebens im Bett. Und wir mutieren dabei nicht, hoffe ich doch. Welche Chancen rechnen Sie sich für die Meisterschaften aus? Ich gehe nicht an den Start. Was meine Schützlinge betrifft, will ich dazu nichts sagen. Nur so viel, ein Trainer will, dass jeder sein Bestes gibt. Ich danke Ihnen, auf Wiedersehen. Ich habe noch einige Fragen. Sehen Sie es mal so, je kürzer die Distanz, desto kürzer ist die Zeit zu siegen. Das gilt für uns und heute auch für Sie. Wo sind wir? Savanne! Hast du den Honig? Hab alles vergessen! Nur den Zaunstrahler mitgenommen! Achtung! Eure Zeit in dieser Ebene ist abgelaufen. Um die Magie wieder in Ordnung zu bringen, werdet ihr durch die Ebene der Riesenameisen und den großen Wald zur Wasserstadt aufbrechen. Dort übergebt ihr dem Rat der Weisen folgende Nachricht. Die selbstbeweglichen Wesen brauchen deinen Rat. Geht jetzt. Alter! Lass uns hier verschwinden! Diese Welt wird jeden Augenblick mutieren! Wohin? Ebene der Riesenameisen, hast du noch gehört? Ich muss nach Hause! Was? Ich muss nach Hause! Bist du da? Klar, wo soll ich sonst sein? Hast du gegessen? Ja, Mama. Bist du schon umgezogen? Ja, Mama. Mach nicht so lange, du brauchst Schlaf. Ja, Mama. Ist das mal gut jetzt? Ja, Alter. Was schlägst du vor? Wir benutzen den Soundstrahler und beschießen die Riesenameisen mit magischen Sprüchen. Kann ja sein, dass sie dann schrumpfen. Riesenameisen sind taub. Der Strahler nutzt nichts. Hey, wo bist du? Hier! Alles klar? Setz diesen verdammten Zaunstrahler in Gang und ruf damit die Flughunde. Sie können uns vielleicht helfen. Virtual Fighter benutzt auch. Explodieren. Mehr als 10.000 Wundermitglieder angerufen. Wundermitglieder, die Zugang zu. Die Verbindung von Zugang. Zwölf Menschen benutzt anzugenommen. Scheiße! Was machst du da? Das Ding textet Blödsinn. Ach, toll! Nee, ich krieg's schon noch raus. Warte! Die Mannschaft hat geplant. Jetzt geht's ja hinter dir. Stopp! Das ist ja der reine Wahnsinn. Alles unter Kontrolle. Sie fühlen sich dazu zurecht? Alles im Lack. Okay, erklären Sie es mir. Nicht jetzt. Sie scheinen vergessen zu haben, wer hier Ihre Brötchen bezahlt. Entschuldigung, kommt mir wieder vor. Die beiden müssen jetzt Mut und Geschick beweisen. Schaffen Sie das? Kommen Sie in die nächste Ebene und der Lösung ein Stück näher. Und schaffen Sie es nicht? Was dann? Wir helfen Ihnen. Ist doch klar. Wir geben Ihnen Hinweise. Bringen Sie ein Stück voran. Es ist ein Programm, um die Kinder klüger zu machen. Mit unserem Gehilfen. Firma? Der Doc hat freie Hand, nicht behindert. Sir? Sie beobachten, was er tut. Sir? Sie übernehmen auf mein Zeichen. Bis dahin normal weitermachen. Sir? Wollen Sie? Was? Ich muss ein paar Riesenameisen entwerfen. Haben Sie eine Idee? Och, ja. Lassen Sie mal sehen. Sie kennen sich aus mit der Maschine. Was? Ja. Wer ruft Sie auf dem Handy an? Das ist eine andere Geschichte, Doc. Erzählen Sie ihn noch. Sehen Sie mal her. Das sind ja Kampfmaschinen. Was ich auffinde, reichere die Banane. Die Uhr ist gleich bedeutend. Hüte dich vor Koopas Chef. Schon besser. Ruf die Flughunde. Wir fliegen auf ihren Rücken. Das hat noch nie jemand geschafft. Ruf sie. Ich weiß, wie wir sie dazu bringen. Was war das? Keine Ahnung. Ich habe Alarmsounds abgefeuert. Toll. Das Ding ist verdammt kompliziert. Du hast die Riesenameisen auf uns gehetzt. Ich denke, die sind taub. Die verschobene Magie. Sie können vielleicht doch hören. Sie kommen. Geh allein. Ich halte sie auf. Die bringen dich um. Nicht die Riesenameisen. Sie nehmen Menschen gefangen und wollen ihr Wissen. Sie wollen alles lernen und eines Tages alle Levels beherrschen. Ich werde sie schon hinhalten. Gib mir die Knarre und geh jetzt. Echt? Mach schon. Ich komm zurück und hol dich raus. Lauf! Na, ihr Biester! Bist du gebissen? Aufstehen! Ja. Frühstück! Ja. Heute ist Wettkampf. Ja. Bist du fit? Ja. Papa fährt dich hin. Ja. Mach's gut. Ja. Heute versammelt der internationale Sport an diesem feierlichen Ort seine genetischen Raritäten. Prost, leicht, schlank, schnell. Durchblutete Menschen in höchster Form. Sie verkörpern das Spezialistentum in hohem Maße. Stark, schön, fit, gut. Ich finde, begabte Leute sollten überhaupt nicht bezahlt werden. Ihnen fällt alles so leicht. Man sollte den Unbegabten große Summen zahlen. Sie sind es, die hart arbeiten. Meinen Sie das ernst? Soll ich? Sie sind kein guter Informant, wissen Sie das? Aber Sie sind eine gute Journalistin. Eine riesige Halle. Die Mannschaften tragen ihre Trainer, Betreuer und Eltern herein. Wir sehen spannende Rennen. Wir sehen aufgeregte Trainer. Wir sehen schöne Athleten. Wir sehen starke Athleten. Wir sehen hoffnungsvolle junge Menschen. Alle sind fit. Hoffe ich jedenfalls. Gab es noch Probleme im Vorfeld? Nein, nein. Was denn? Alles bestens. Hoffentlich. Was denn? War doch was? Nein. Sie können mir alles sagen. Wir sind doch Freunde. Klar. Also, alles in Ordnung? Alles bestens. Hoffe ich jedenfalls. Was soll ich davon halten? Man weiß es halt nicht genau. Also echt? Sie haben doch mit Firma gesprochen, oder? Sie wissen davon? Ich weiß alles. Ist schließlich mein Projekt. Dann sind wir jetzt Kollegen. Ich bin Ihr Vorgesetzter. Gespannt warten wir auf das Rennen des ungewöhnlichen jungen Mannes. Wird er seinen körperlichen Vorteil zu nutzen wissen? Wird er gar für eine Sensation sorgen? Die Nerven seines Trainers sind bis zum Zerreißen gespannt. Ihr Meister des Sports, wir ermitteln heute die Sieger-Sieger. Wir suchen unter den Meistern den Meister-Meister. Ein schönes Spiel um Sieger, ein schnelles Spiel, ein schnelles Spiel. Ich erwarte vollen Einsatz. Wir geben unser Bestes. Das ist nicht genug. Wir geben mehr als unser Bestes. Das ist nicht genug. Wir geben alles. Na also, denn Kinder, das Leben ist gar nicht so schlecht. Auf in die harmonische Welt friedfertigen, geistvollen Wettstreites. Bereite dich vor. Geh in dich, konzentrier dich. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, Trainer. Die selbstbeweglichen Wesen brauchen deinen Rat. Wer schickt dich? Ihr? Ihr seid der Rat der Weisen? Wer schickt dich? Der Magier. Was willst du? Ich bin mutiert. Ich habe eine magische Kombination missbraucht. Und da sind mir Schwimmhäute gewachsen. Du bist ein Dummkopf, so scheint es. Unaufmerksam und nachlässig, ein Mädchen jung in Jahren, es ist immer dasselbe. Was muss ich tun? Siege, siege, werde ein Meister, Meister. Siege, siege, werde ein Meister. Gib's einem dieser magischen Pilze. Sie helfen dir, dich in andere Wesen zu verwandeln. Mich in andere Wesen verwandeln? Cool. Also, zurück ins Getümmel. Es ist unbeschreiblich, meine Damen und Herren. Er schwimmt, wie nie ein Mensch zuvor geschwommen ist. Er deklassiert die Gegner. Er deklassiert die Geschichte dieser Sportart. Er deklassiert sogar das Wasser, das bisher den Menschen Widerstand entgegenzusetzen wusste. Doch was wir hier erleben, hat nie ein Mensch zuvor gesehen. Es ist unbeschreiblich. Es gibt Ärger. Das ist kein Mensch da im Wasser. Weltrekord! Weltrekord! Vor unseren Augen spielt sich Unbeschreibliches ab. Die Menschen sind aufgesprungen und reißen die Arme hoch. Sie tragen den Trainer auf Händen. Geschafft! Geschafft! Geschafft! Geschafft! Sind Sie glücklich? Es war ein Kampf auf der ganzen Linie und Sieg an allen Fronten. Ein Krieg der Körper hat die Aktiven hervorragend eingestellt. Schwimmteam von Hans Trainer unschlagbar. Wir Millionäre sind der Meinung, dass sie sich eine Belohnung verdient haben. Gold und Silber, Glück und Reich und Silber, Glück und Reich und Silber. Ich muss Sie sprechen. Es ist gut, wenn man etwas zu sagen hat. Warten Sie erstmal ab. Gibt es ein Problem? Ein kleiner Fehler. Ein kleiner Fehler im System? Interessant. Nein, Sie gehen. Sie sind eine gute Journalistin. Was ich zu sagen habe, geht nur Sie und mich etwas an. Sie gehört dazu. So nah? Seit wann? Seit Sie einen kleinen Fehler gemacht haben, Doc. Ich mache keine Fehler. Kommen Sie endlich zur Sache. Das Programm tut Dinge, die wir nie geplant haben. Ein Fehler? Ich bin nicht sicher. Es funktioniert reibungslos. Sieht aus wie ein Programmteil, den ich nicht kenne. Wie könnte das passieren? Diese Frage stelle ich Ihnen. Was soll das heißen? Es sieht aus wie ein Programmteil, den ich nicht kenne. Sagten Sie schon. Seien Sie vorsichtig, Mann. Machen Sie keinen Fehler. Sie sind hier verantwortlich. Ganz allein. Ich leite das Projekt. Und ich kann nur hoffen, dass mir da niemand reinfuscht. Jetzt reicht's aber. Meine Herren, das lässt sich doch regeln. Wir schreiben einen schönen Bericht und danach sieht die Sache schon ganz anders aus. Sag ich doch. Sie ist eine gute Journalistin. Und Sie, Doc. Sie bringen den Bengel wieder unter Kontrolle. Wir siegen und siegen und siegen. Es ist eine Freude. Es ist eine Lust. Und es kommt genau, wie es kommen muss. Wir siegen und siegen und siegen. Handy. Ja. Sir. Ja. Diese Sache läuft langsam aus dem Ruder. Ja. Der Doc hat die Software nicht unter Kontrolle. Soll ich übernehmen? Erinnern Sie sich an meine letzten Worte? Jawohl, Sir. Wiederholen. Sie übernehmen auf mein Zeichen. Bis dahin nochmal weitermachen. Und tschüss. Sir. Schwimmer, Siegerehrung. Wo ist der Schwimmer? Keine Ahnung, keine Ahnung. Bist du glücklich? Ja, ich glaube schon. Hatte noch nicht Zeit, mir das klarzumachen. Was ist das nächste Ziel? Ich weiß nicht. Du hast alle Erwartungen weit übertroffen. Ja, das kann sein. Was ist mit deinen Händen? Was soll mit meinen Händen sein? Mit den Schwimmhäuten. Gewinne Glück, ein Stück vom Himmel. Gewinne Glück. Ein Stück vor. Schwimmer, ich habe mit dir zu reden. Sie entschuldigen uns. Es wird ja immer schlimmer. Sie entschuldigen uns. Was sage ich denn keiner? Nichts. Kein Wort. Wir müssen operieren. Nachdenken. Gut überlegen. Hör zu. Du bist jetzt die Nummer eins. Dir steht die Welt offen. Auf uns wartet eine große Zeit. Auf dich kommt es jetzt an. Da ahnen wir schon das böse Desaster. Sie zeigen ihm jetzt Massenabsasser. Wir müssen operieren. Scheiße. Wir müssen nachdenken. Es gibt neue Möglichkeiten, große Möglichkeiten, verlockende Möglichkeiten. Unser Werkschwimmer. Du bist ein Vorbild. Unser Modell für Zielstrebigkeit? Entschuldigung. Wir tätowieren ihm unser Firmenzeichen auf seine Brustkorb. Das geht zu weit. Behalte die Nerven. Schluss jetzt mit dem Gereide. OP vorbereiten. Was? Seine Füße. Sehen Sie sich seine Füße an. Der Prozess ist doch in Gang. Ich will normal sein. Was? Ich will wieder normal sein. Quälen Sie ihn nicht länger. Ich? Hören Sie, wir arbeiten jetzt so viele Jahre zusammen. Wieso sollen wir nicht auch mal Glück haben? Wir haben jetzt einen Meister. Wir haben Chancen, Glück, ein Stück vom Himmel. Wie? Auch? Wohl verrückt geworden, wie? Was ist passiert? War zu viel für den Doc. Und Sie? Wie verkraften Sie diesen phänomenalen Erfolg? Wir sind noch nicht am Ende. Ich habe noch ein Talent im Rennen. Sollte mich wundern, wenn er nicht auch eine Überraschung für uns bereithält. Meinen Sie, dass er auch? Was? Na ja, solche Leistungen sind nicht alltäglich. So, so, nicht alltäglich. Sie sind einmalig im gesamten Universum, meine Liebe. Schreiben Sie das einmalig und schön. Alles in Ordnung, Doc. Darüber reden wir später. Wenn überhaupt. Keine Panik jetzt. Sie bringen die Sache wieder in Ordnung. Sie haben gut reden. Das ist ein Befehl. Der alte Offizier kommt wieder durch. Scheint Ihnen zu imponieren. Sind Sie ein Sieger? Ruhe. Junge. Schwimmer. Hm. Kannst du mich hören? Ja. Hm? Wer hat dir die magischen Pilze gegeben? Ich muss durch das Reich der Riesenameisen. Du musst auf mich hören. Ich hab's versprochen. Hör zu. Schwimmer. Schwimmer. Verdammt. Was bedeutet das alles? Ruhe. Doch. Schwimmer. Was kann ich tun? Schnauze. Schwimmer. Ja. Verstehst du mich? Ja. Die Pilze. Wer hat dir die Pilze gegeben? Der Rat. Der Rat? Bist du sicher? Nein. Was ist los? Bist du in Ordnung? Schwimmer. Oh, Scheiße. Was ist los, Doc? Die Software spinnt. Ich schneide ihm die Mutation weg. Bist du doch hier? Nein, ist er nicht. Ich staune. Sie halten besser die Klappe. Sie sind sehr nervös, Doc. Die Häute wachsen noch. Das ist das Problem. Was ist mit seiner Sprache? Da stimmt doch auch etwas nicht. Schritt für Schritt. Es geht nur, wenn wir Geduld haben. Das Leben des Jungen ist ruiniert. Übertreiben Sie nicht. Das arme Kind. Viel Glück, Doc. Danke. Der Mann ist fertig. Jetzt sind wir allein. Wurde ja auch Zeit. Andi. Firma? Sir. Sie übernehmen jetzt. Danke, Sir. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Was tun Sie da? Das ist nicht für Ihre Augen. Ich habe schon genug gesehen. Ja. Was man eben so sieht, wenn man von den Dingen nichts versteht. Ist doch das Problem der Presse. Ja. Ich weiß, dass Sie da ganz tief drin stecken. Ich weiß nur noch nicht, wie. Sehen Sie? Genau darauf käme es an. Ich habe genug Fakten für eine Story. So tut dem jeder seinen Job, mein Liebe. Sie sind mit an Bord? Oder Sie sind tot? Wenn Sie es sagen. Das sagte ich. Alles verstanden! Ich bin ein Rüppel geworden! Hab alles falsch gemacht! Hab die Chance gehabt und verspielt! Ich werde büßen müssen, mich umbringen! Bin selbst schuld! Hab alles verstanden! Den Kopf muss ein großer Zorn! Nicht traurig sein, nicht traurig sein, nicht traurig sein! Er findet mich überall! Wir helfen, wir raten, wir weisen den Weg. Wir wissen, wir kennen und bitten dich, leg dich nicht an mit der Kraft, die aus allen das macht. Was hier passt, was hier passt, was hier passt. Bin zu spät gekommen, hab versagt, ich bin ein Krüppel. Vielleicht hörst du uns zu und kommst du noch zur Ruh. Denn wir kennen den Pfad und wir wissen den Rat. Vielleicht hörst du uns zu und kommst du noch zur Ruh. Hab euch vertraut. Bin jetzt ein Krüppel. Wir helfen, wir raten, wir weisen den Weg. Pfoten, der Gnädigste. Sie haben gesagt, wir sind Freunde. Wir sind Partner. Das ist etwas anderes. Wir werden es miteinander nicht einfach haben. Ich denke schon. Lassen Sie mich jetzt allein. Sehen Sie nach den anderen. Unterhalten Sie die Fern von hier. Wir könnten es gut miteinander haben. Gehen Sie. Freunde waren wir stets und immer, doch jetzt haben wir keinen Schimmer, weshalb alles anders ist. Schwimmer. Ich will alles tun. Wieder normal sein. Zurück. Wohin, wohin? Meinen Freund suchen. Ich will normal sein. Wir werden dich begleiten, doch hör auf meinen Reisen stets auf den Rand der Weise. Ja. Ah, hier die Würfel. Mach die Zimmer. Mach die Zimmer. Der Lohner steht. meine Leber, die Du bist dran! Fischmänner sind Feinde! Fischmänner sterben! Du brauchst nicht zu flüchten, denn laut den Gerüchten ist dieser Krieger dein Freund. Freund? Oh, wie siehst du aus? In einem Krüppel. Scheiße, Mann, du bist ein Mutant. Mutanten sind begehrte Fighter. Ich bin kein Krieger. Du wirst einer werden. Ich hatte Ballerspiele. Du hast keine Ahnung, wie es mittendrin ist, Mann. Haben wir nie ausprobiert. War ein Riesenfehler. Das ist gefährlich. Das hier? Kannibal-Kochbuch war nur ein Test. Soll die Gegner paralysieren. Scheint nicht so richtig zu funktionieren. Erzähl, was passiert ist. Wie geht's ihm? Normal. War keine schwierige Operation. Alles weg? Alles weg. Wächst nicht nach? Wozu all die Kabel an seinem Kopf? Hirnströme. Bei einer chirurgischen Operation? Wie Sie sehen. Erklären Sie es mir, Doc. Sie können doch alles erklären. Klar kann ich alles erklären. Aber können Sie es auch verstehen, Trainer? Sehen Sie. Hier ist doch was faul. Der Junge braucht Ruhe. Machen Sie hier keinen Aufstand. Psst. Doch, was ist los? Doc! Er ist ein verdammtes Ein-Mann-Schlachthaus geworden. Der miese Meister hat ihn infiziert. Verstand verloren. Komplett durchgedreht. Kann das passieren? Keine Fragen. Und schon gar nicht immer dieselben. Was machen wir bloß mit ihm? Doc! Diese Schweine. Ist ja gut, Doc. Setzen Sie sich. Ich habe alles gelernt. Mich anheuern lassen. Hab den dreckigen Wüstenfürsten kalt gemacht. Die Helikopterterroristen runtergeholt. Helikopterterroristen. Schleim verarbeitet. Aus dem Geist des kranken Sauriers. Da ist das kranke Saurier. Ich hasse alle Helden. Das habe ich nie befohlen. Doc, das ist doch nicht möglich. Machen Sie doch was. Auf einmal, wie? Hört euch das an. Was? Doc, was ist los? Hört es euch einfach an. Es ist sehr interessant. Ich höre nichts. Sie? Hören Sie was? Ich höre eine Menge ungereimtes Zeug, kann ich Ihnen sagen. Psst. Die Helikopterterroristen runtergeholt. Die ekligen Aliens zu Schleim verarbeitet. Aus den geisteskranken Sauriern Siebe gemacht. Ich hatte alle Hände voll zu tun. Man lernt eine Menge in den Höhlen des ewigen Lebens. Ein weiser Mann, der sagen kann, wie es weitergeht. Was machen die hier? Das ist der Rat der Weisen. Die? Diese Welt und jene Welt. Alles durchgedreht. Wollt ihr ein Leben voller Abenteuer, eine Welt voller Wunder, Heldentum, Siege, Ruhm? Klingt nicht schlecht. Und du? Ich? Ja, du. Ja. Du hältst Crazy Beaver, den neuesten Unterwasserkampftrawler. Er ist die erfolgreichste Kampfmaschine im Infowar-Universum überhaupt. Aber einige besonders fiese Aliens waren in der Lage, ihn zu beschädigen. Repariert ihn. Ein schönes Spiel um Sieger. Los. Schnell spielen! Wenn ihr das geschafft habt, braucht Victor Mann, der beste Seeminensucher der Welt, eure Hilfe, um das Mittelmeer von dem hinterhältigen Fallen der Lehr von Johannem zu säubern. Cool! Wird gemacht! Hast du noch von den Pilzen? Ich hab nämlich nicht so schöne Schwimmhäute wie du. Was sind wir? Fischlein im Wasser! jetzt seid ihr Helden geworden, jetzt seid ihr Helden geworden.